Der Jüngling aus Fabeln und Erzählungen von Christian Füchtegott-Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Jüngling. Ein Jüngling, welcher viel von einer Stadt gehört, in der Segen wohnen sollte, entschloss sich, dass er da sich niederlassen wollte. Dort, sprach er oft, sei dir dein Glück beschert. Er nahm die Reise vor und sah schon mit Vergnügen die liebe Stadt auf einem Berge liegen. Gottlob, fing unser Jüngling an, dass ich die Stadt schon sehen kann, allein der Berg ist steil, o wär er schon erstiegen. Ein fruchtbar Tal stieß an des Berges Fuß, die größte Menge schöner Früchte fiel unserem Jüngling ins Gesichte. O, dacht er, weil ich doch sehr lang steigen muß, so will ich, meinen Durst zu stillen, den Reisesack mit solchen Früchten füllen. Er aß und fand die Frucht vortrefflich vom Geschmack und füllte seinen Reisesack. Er stieg den Berg hinan und fiel den Augenblick beladen in das Tal zurück. »O, Freund«, rief einer von den Höhen, »der Weg zu uns ist nicht so leicht zu gehen. Der Berg ist steil und mühsam jeder Schritt, und du nimmst dir noch eine Bürde mit. Vergiss das Obst, das du zu dir genommen, sonst wirst du nicht auf diesen Gipfel kommen. Steig leer und steig beherzt und gib dir alle Mühe, denn unser Glück verdienet sie.« Er stieg und sah empor, wie weit er steigen müsste. Ach Himmel, ach, es war noch weit. Er ruht und aß zu gleicher Zeit von seiner Frucht, damit er sich die Mühe versüßte. Er sah bald ins Tal und bald den Berg hinan, hier traf er Schwierigkeit und dort Vergnügen an. Er sinnt, ja, ja, er mag es überlegen. Steig, sagt ihm sein Verstand, bemüh dich um dein Glück. Nein, sprach sein Herz, kehr in das Tal zurück. Du steigst sonst über dein Vermögen. Ruh etwas aus und iss dich satt und warte, bis dein Fuß die rechten Kräfte hat. Dies tat er auch. Er pflegte sich im Tale, entschloss sich oft zu gehen und schien sich stets zu matt. Das erste Hindernis galt auch die anderen Male. Kurz, er vergaß sein Glück und kam nie in die Stadt. Dem Jüngling gleichen viele Christen, sie wagen auf der Bahn der Tugend einen Schritt und sehen darauf nach ihren Lüsten und nehmen ihre Lüste mit. Beschwert mit diesen Hindernissen weicht bald ihr träger Geist zurück, und auf ein sinnlich Glück beflissen vergessen sie die Mühe um ein unendlich Glück. Ende von Der Jüngling.